Die Akademie schweigt. Zögernd legt er sich seinen Text zurecht. Fünf Blatt auf 4,5 Zellen. Noch sind sie abwesend. Es wird sich ändern. Er, der Mut hat, das zu tun, was keiner vorher wagte, glaubt nicht an seinen Erfolg. Es geht hier nur um die Handlung, die Präsenz seiner Worte. Wer braucht das Schwert? Wer hat die Stimme? Worte müssen aufgeboten werden. Nicht zu wenige Worte werden fallen. Kein Ruhm vermag sie aufzufangen, abzufedern. Ich tue, was ich tun muss. Weil keiner den Mut besitzt, denkt er und blättert einmal durch. Blut fließt, nicht zu knapp. Das Papier ist scharf, die Worte sind geladen. Das Publikum ist voll, was sonst. Heiterkeit fließt aus den Gläsern in den Magen. Vieles liegt da im Argen. Die Flaschen sind in der ersten Reihe, die Reserve in der zweiten, dann der billige Rest. Was kann das Herz sagen, wenn ein Hirn fehlt? Fragt er hinter der Bühne ein Teilnehmer. Schäbig schön, fatal fahrlässig stehen sie am Pult. Er zählt die Flaschen, 12 in einer Reihe. Blende, was war, sage mir, was es gewesen ist. 2 Tage vor Jahresnull fand sie einen Brief im Postkasten. Herz klopft, Hände wippen und ein Hahn kräht. Warum nicht? Überraschend ist der Brief keineswegs, denn es ist Sascha, von der wir reden. Sascha, meine preisgünstige Sascha, einzig Kind von Elba und Franz. Seitenhieb, weil sie sie lieben, hielten sie Sascha von der Religion fern. Oder umgekehrt. Versteck dich, mein Kind. Finden tue ich sie alle. Versteck dich, mein Kind. Quälen wir sie beim Lebendigen. Finden, Sascha, und gefunden haben wir sie doch alle. Den Finger in den Spalt, kräftig gezogen, ein Riss und ein offener Brieffunde gibt ihn frei. Sie holt ihn heraus, schaut und grinst, neigt ihren Kopf leicht nach rechts und zurück. Da ist was Schwarzes. Was hält sie ab zu lesen? Lest doch, bring es hinter dich. Was die Eltern ihren Kindern nicht beibringen können, ist das Nicht-Witzeln. Jetzt stand sie da, ließ, dass man sie nicht haben will. Enttäuschung kann es nur geben, wenn Hoffnung vorhanden ist. Hoffen wir nicht, so hoffen wir, dass wir nicht hoffen. Glauben wir, statt zu hoffen, würden mehr Kirchensteuer zahlen wollen. Der Glaube mag fromme Männer, nur wo sollen die herkommen? Die Akademie sagt nein für 85 Euro plus Anfahrtskosten und oder Arbeitsmaterial und oder neuer Kleidung. Ein Schnäppchen, wahrlich grässlich. Das Schlimmste ist das Hoffen. Der Akademie fehlt das Bewusstsein über die Auswirkungen ihres Handelns. Spricht mir bloß nicht von Tätern. Opfer ellenlang am Campus. Sture Gestalten, die sich einfinden, wenn Professor Kunst eine seiner berühmt geschachtelten Vorlesungen hält, in denen er über seine Fantasie zum Gemälde und wie man ihn am besten schmeicheln kann, Auskunft gibt. Denn was gemalt wird, sagt der Professor. Sascha war fröhlich als Kind. Alles Gute geht auch mal vorbei. Das Blatt zur Fachoberschulreife gewiss, wollte sie nach den Sternen greifen. Die Lehrer vermochten ihr in der gemeinsam abgesessenen Zeit nicht zu sagen, dass das Blatt höchstens für einen Griff in die Kloake reicht. Das Porto ist von ihr, Umschlag, Briefpapier sowie die Tinte. Den Antwortbogen musste sie ausdruckend mitschicken. Die Akademie wollte es so. Wer ist sie schon, dass sie der Institution von Kunst, alsbald Krempel, möglich auch Kunstkrempel, widerspricht? Was Kunst ist, bestimmter Künstler, antwortete er auf das fragende Gesicht des Abendspielleiters Hermann. Dieser zählt ihn für die letzten Minuten an. Kann es zu viel Kunst, zu viele Künstler geben? Ihm sei nicht bekannt, dass zu viel Kultur dem Menschenleben schadet. Auch hörte er noch vom keinem plötzlichen Tod einer Person durch den Anblick eines ausgeratenen Kunstwerks. Es mag sein, dass viele beim Erblicken jener Person, dessen Kunstwerk man abgeschätzt hat, Übelkeit oder Ohnmachtsfantasien auftreten, aber gestorben sei wohl keiner. Wer glaubt sie zu sein? Was glaubt die Akademie, dass sie das Recht für sich einnimmt, zu urteilen, wo sie selbst jedes Urteil über sich verwahrt sieht? Am besten in einem Schrank aus Buchenholz, aus dem gleichklingenden Rohstoffort. Was die Akademie sagt, ist Zwang, Kunst. Meine guten Feinde und aufgebildeten Freunde, es betrachte abhängig, Kunst ist alles und nichts. Es kann nicht lauten, oder? Sagte eine Gruppe weiblicher Teilnehmer, die sich hinter der Bühne in der rechten Ecke zusammengerottet haben. Auf die Ebbe kommt die Flut, so bei der Kleinen. Sie zahlte das Geld, um von abgewrackten Halunken beleidigt zu werden, abgewiesen zu werden. Nicht für immer, nur die nächsten 6 Monate, dann kann sie ja wieder die Mappe zusammenstellen. Habe sie oft weinen gesehen, wird er sagen. Habe sie öffentlich gefragt, warum sie nicht einfach Kunst macht und auf die Akademie pfeift. Den Zettel mit der Jahresablehnung nimmt sie rauf aufs Zimmer, hängt ihn zu den anderen. Prädikat, besonders abgelehnt. Herr Professor, was macht die Schüssel auf Ihren Kopf? Und warum hängt der Vorhang auf Ihren Rücken herunter? Mein lieber Herr Professor, sind nicht Sie, statt die Kleine, der wahre Aggressor. Am Pult der Vorletzte, der Kragen glatt, die Haare strittig, das Aussehen ist alles. Wusste schon Platon. Wer hätte sonst seinen Worten zugehört? Im Sommer fahre ich stets zum Onkel aufs Land. Mein Onkel ist Bauer. Er hat Gülle. Mit zwei weiteren Figuren begeben wir uns dann immer aufs Feld. Dort steht ein Güllebottich, an dem wir uns hinsetzen. Wir könnten woanders sein, aber man fühlt sich unter gleichen Bekannten wohler. Trotz starken Windes können wir die Gülle nicht riechen, lautet eine Passage aus den landwirtschaftlichen Jugendmemoiren des Vorletzten. Der Mist hält 15 Minuten an. Der Beifall ist überschwappend. Die Gülle hat gefallen. Der Amtsspieler, der Hermann, scheint schon von Groß wegen Sympathie zu empfinden und haut in die Hände, bis die Gewese platzen. Er bleibt irritierend ruhig. Gülle hin oder her, man muss das in den Bottich gefallene Kind doch mal beim Namen nennen. Man muss doch mal sagen dürfen, was man fühlt, hört er es von links. Die Martha von Fallenhof ist empört. Abendspieler der Hermann, ganz verzückt über so viel Anstand, möchte klatschen, wird aber von seinem Blick erkannt. Schale Augen fangen ihn. Sie sind braun. Später wird er sagen, dass sie schwarz sind, vielleicht noch mit einem Gelbstich. Er wird auf Stein und Bein beteuern, dass sie immer schwarz waren, wie die Herzen und Seelen der Akademiegutachter. Es ist ein stumpfer Glaube. Sein Name fällt. Viele Namen sind gefallen. Einzelnamen, Beziehungsnamen, ganz besonders Familiennamen. Alle scheinen sie vergessen zu werden. Viele sind es schon. Die Zeit scheint reif für ein paar neue. Namen, Zahlen, Hypothesen. 2 Minuten wartet er, beobachtet die Gesellschaft. Er weiß, wie man ein Saal zum Kochen bringt. Das hat er bei Mutter gelernt. Der Kessel ertönt, woraufhin er ans Pult tritt. Eine erste Salve an Blicken treffen Elle Ohr und den kleinen Zeh. Er schaut in die Gesichter der Akademiegutachter. Heute Ehrengäste, welch Ehre, schaut gen Himmel und beginnt. Sie erwarten eine Geschichte von Blumen, Tieren und verlassenen Wäldern. Sie erwarten von mir fantastische Fantasien. Also was nicht ist. Aber was nicht ist, ist irrelevant fürs Jetzt. Jetzt bin ich vor ihnen, wie Sascha vor ihnen stand. Sie werden sie nicht mehr kennen, denn für sie ist sie nur eine Bewerberzahl auf dem Papier. Nur ein Mangelhaft in ihren Augen. Sascha war mehr. Sie war ein Mensch. Die zweite Salve folgt. Das Knie, die linke Hand und 4-mal nebeneinander die Stirn werden getroffen. Wie eine politische Marionette aus dem Osten bleibt er stehreif. Sie füllen einmal nach, um zum dritten vorzugehen. Glücklicherweise hat er schon ein Schild an Wortakten geschreddert, hinter denen er für die Akademie unsichtbar geworden ist. Meine Sascha konnte nur die Akademie lieben. Ich erkläre es mir so. Sie muss die Akademie geliebt haben, denn ohne Liebe hätte sie nicht immer wieder bei ihnen vorsprechen können. Lieben heißt verzeihen, deshalb erkläre ich es mir so. Haben sie denn nicht gesehen, dass Sascha ihnen hörig war? Interessen vermessen, stets die Unschuld abgesessen. Frage Hü, sage Hott. War doch alles nur ein Komplott. Oder nicht? Gebt ihr Licht? Kleines Ding, was nach Liebe gierte und sich bei ihnen, der Akademie, verirrte. Sei mein nicht. Oder doch? Es bleibt nur ein schwarzes Loch. Für sie war es das nie Zettel und Blatt. Am Ende kommt das Schachmatt. Seine Hand fährt durchs lichte Haar. Gewundene schlagen die Augen zu. Das Finale läutet zum ersten Ende. Wissen Sie eigentlich, wie schwer es ist, einen Kunstkranken zum Essen zu bringen? Ihnen fehlt der Hunger nicht. Das sehe ich. Ich vermisse meine betrugsfreie Sascha. Habe sie angerufen, damit Gnade walten konnte, damit meine kleine Kunstkatastrophe wieder Nahrung aufnimmt. Haben aufgelegt. Nicht mal das Nein war's wert. Er fasst sich ans Herz. Der Schmerz muss ertragen werden. Das Finale kommt zum zweiten Ende. Ich habe ihren Herrn Leipzig von der Hundeakademie gehört. Damals wie heute. Während im Schaufenster des Kaufmannsladen die halbnackte Politik zurechtgeschneidert wurde. Aber ich werde nicht ruhig bleiben, wenn zwielicht die Figuren vom Fenster stehen und ihr Geld abzählen. Sie können doch nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich stillstehe, möglicherweise sogar wegdrehe. Wenn die käuflichen Figuren am Zählen sind, wie kann ich schweigen? Stumm sollen alle Künste sein, wohl deshalb haben sie Sascha abgelehnt. Spricht er mit roher gewordener Stimme, wird er hört, doch nicht verstanden. Der Zeigefinger geballt, die letzten Worte nachgefüllt, ein Schuss bleibt, das Finale liegt gekrümmt am Boden. Er nimmt sein Herz und legt es daneben. Vielleicht kann es noch brauchen. Was ich tat, tat ich aus einverleibter Ergebenheit. Maximal Garstigkeit konnte sie von ihnen erwarten, und als Sascha mich bat, ein letztes Kunstwerk mit ihr zu machen, konnte ich nur ja sagen. Er pfeift einmal kräftig auf, hinter ihm erscheint Sascha auf der Wand. Sie ist blass, aber stolz. Sie ist da, jedoch nicht hier. Er schaut in die ersten Reihen. Was bleibt, ist krude Schweigen. Selbst den Anblick eines verkommenen, ja, grandiosen Kunstwerks zollen sie ihr ihre Ablehnung durch allgemeine Schweigen. Finden sie die Worte, die sie vorhin in Sicherheit gebracht haben. Ansonsten wird man sie finden. Er dreht sich nochmal zu Sascha, lächelt fahl beim unumgänglichen Austritt seiner letzten Träne. Jetzt, wo sie bei uns hängt und hängen bleiben wird, sprechen sie. Geben sie zu, dass sie erkannt wurden. Doch lieben und geliebt werden haben in ihrer Welt des Zwangs keine Möglichkeit zum Bestand. Bleiben tadelbehaftete Könige des Schweigens. bleiben ewig nichts weiter als die 85 Euro plus Spesenakademie. Sie hatte Mut, sie hatte die Worte. Wir bräuchten mehr, haben wenige von solch einer Sorte. Überliefertes Abgangsprotokoll, wie es vermutlich geschehen ist. Ein Gespräch wurde durchgestellt, die Zettel demnach eingerollt. Sie hielten das an in Klammern und ihn fest. Männer durchschritten schneidig wie Jägersleut den Raum. Stille, Aufschrei, Jubeltango. Ein Wagen fuhr ab. Eine Tür geht auf, eine wird geschlossen, da war die andere, die blieb offen. Protokollhinweis. Wer Sascha sehen will, kommt zum Aufnahmetermin. Terminauskünfte erteilt die Akademie. Das Applaudieren hätten sie sich auch sparen können.